getan. Für sie ein bisschen Sympathie. Vielleicht kommt sie zu früh, man weiß ja sowas nie. Ja, wenn man sich, soweit es irgend geht, beim ersten Mal verstehen, ist besser als zu spät. Man kommt da näher, einander näher. Man kann dann wagen zu sagen, ich hab für sie ein bisschen Sympathie. Bei mir kommt sowas plötzlich oder nie. Ein bisschen Sympathie, vielleicht kommt sie zu früh, man weiß ja sowas nie. Ja, wenn man sich, soweit es irgend geht, beim ersten Mal versteht, ist besser als zu spät. Man kommt dann näher, einander näher, man kann dann wagen zu sagen,